Kapitel 6 Informationen für den Urlaubsort Sehenswürdigkeiten empfehlen A3 Hören Sie. Welche Informationen möchten die Touristen? Notieren Sie. Dialog 1 Ich bin nur einen Tag hier und möchte möglichst viel sehen. Dann sollten Sie die römische Brücke und die Moschee Mesquita sehen. Die Brücke ist ein Wahrzeichen von Córdoba und die Moschee müssen Sie unbedingt besuchen. Und könnten Sie ein Museum besonders empfehlen? Wenn Sie die Geschichte von Córdoba interessiert, gehen Sie am besten ins Museum Al-Andalus. Dort gibt es Führungen auf Kassette, auch auf Deutsch. Und was schlagen Sie für den Abend vor? Da sollten Sie ins Tablao Cardinal gehen. Dort gibt es den besten Flamenco. Das klingt interessant. Vielen Dank.